Erster, das ist das Wort von Jahwe an Jeremia über die große Dürre. Zweiter, Juda ist traurig. Die Menschen in den Städten sitzen traurig auf dem Boden. Sie weinen laut, und das Weinen von Jerusalem steigt auf. Dritter, wichtige Leute schicken ihre Diener, um Wasser zu holen. Sie finden kein Wasser. Sie kommen mit leeren Gefäßen zurück. Sie sind traurig und schämen sich. Sie bedecken ihre Köpfe. Vierter, der Boden ist trocken, weil es nicht regnet. Die Bauern sind traurig. Sie bedecken ihre Köpfe. Fünfter, sogar die Hirschkuh auf dem Feld bekommt ein Junges. Aber sie lässt es allein. Es gibt kein grünes Gras. Sechster, die Wildesel stehen auf den trockenen Hügeln. Sie schnappen nach Luft wie Schakale. Ihre Augen sind müde. Es gibt kein Gras. Siebter, Jahwe, unsere schlechten Taten zeigen, dass wir schuldig sind. Handle bitte für deinen Namen. Wir haben oft gegen dich gesündigt. Achter, Jahwe, du bist Israels Hoffnung und Helfer in Not. Warum bist du wie ein Fremder im Land? Warum bist du wie ein Reisender, der nur kurz bleibt? Neunter, warum bist du wie ein Mann, der Angst hat und nicht helfen kann? Aber du bist doch bei uns, Jahwe. Wir tragen deinen Namen. Verlass uns nicht. Zehnter, Jahwe sagt über dieses Volk, sie gingen gerne umher. Sie hielten ihre Füße nicht an. Jahwe war nicht zufrieden mit ihnen. Jetzt denkt er an ihre Schuld und bestraft ihre Sünden. Elfter, dann sagte Jahwe zu mir, bete nicht für dieses Volk, damit es gerettet wird. Zwölfter, wenn sie fasten, höre ich nicht auf sie. Wenn sie Opfer bringen, freue ich mich nicht darüber. Ich werde sie mit Schwert, Hunger und Krankheit töten. Dreizehnter, ich sagte, ach, Herr Jahwe, die Propheten sagen ihnen, ihr werdet keinen Krieg sehen. Ihr werdet keinen Hunger haben. Ich gebe euch immer Frieden an diesem Ort. Vierzehnter, aber Jahwe sagte zu mir, die Propheten lügen in meinem Namen. Ich habe sie nicht geschickt. Ich habe nicht mit ihnen gesprochen. Sie erzählen euch falsche Visionen und Lügen. Fünfzehnter, darum sagt Jahwe über diese Propheten, sie sprechen in meinem Namen. Ich habe sie nicht geschickt. Aber sie sagen, Krieg und Hunger werden dieses Land nicht treffen. Diese Propheten werden durch Krieg und Hunger sterben. Sechzehnter, die Menschen, denen die Propheten lügen, werden in Jerusalem sterben. Sie sterben durch Hunger und Krieg. Niemand wird sie begraben. Das gilt für Männer, Frauen, Söhne und Töchter. Ich werde ihre Bosheit über sie bringen. Siebzehnter, du sollst ihnen sagen, meine Augen werden Tag und Nacht weinen. Ich werde nicht aufhören zu weinen. Denn mein Volk ist schlimm verletzt. Es ist wie eine Jungfrau, die nicht heilen kann. Achtzehnter, wenn ich aufs Feld gehe, sehe ich Tote durch das Schwert. Wenn ich in die Stadt gehe, sehe ich Menschen, die hungern. Propheten und Priester gehen in ein Land, das sie nicht kennen. Neunzehnter, hast du Juda ganz verlassen? Bist du müde von Zion? Warum hast du uns geschlagen, so dass wir nicht heilen können? Wir warten auf Hilfe, aber es kommt nichts Gutes. Wir warten auf Heilung, aber es gibt nur Angst. Zwanzigster, Jahwe, wir wissen, dass wir falsch gehandelt haben. Unsere Väter waren auch schuldig. Wir haben gegen dich gesündigt. 21. Jahwe, verlass uns nicht wegen deines Namens. Entehre nicht deinen Thron. Denk an dein Versprechen mit uns. Brich es nicht. 22. Können Götzen der anderen Völker Regen geben? Kann der Himmel von selbst Regen machen? Nur du, Jahwe, bist unser Gott. Darum warten wir auf dich. Du hast alles gemacht.